Befürchte, Eolus, dem ich im Schoße sonsten liege, und deine Ruh vergnüge. Lass deinen harten Schluss mich doch nicht allzu früh erschrecken. Lass ihn dir aus Gunst zu mir.